WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Nacht, Freitagnacht, offene Themensendung. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Themen. Und das erste Thema schlägt jetzt der Hermann vor. Hermann ist 50 Jahre. Guten Morgen, Hermann. Guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich, mal durchgekommen zu sein. Ja, herzlich willkommen. Ja, das ist so eine kleine festgefahrene Sache bei mir. Und zwar ist es, ich weiß nicht, ob ich deinen Fehler mache. Es geht nicht um mich, es geht um meinen Neffen, 28 oder 27 Jahre alt. Mhm. Und der hat sich mich anvertraut. Und zwar hatte der noch nie Sex gehabt oder hatte doch schon mal eine Freundin. Und immer wenn es dann zum Sex kommen soll, also hat er dann abgebrochen, steht einfach auf, geht ins Wohnzimmer und dann spricht er also stundenlang nicht mit, auch nicht mit seiner Freundin, die hat er am Schluss gemacht. So, und dann habe ich mal gestern mit ihm gesprochen und dann habe ich mal zu ihm gesagt, Mensch, lass uns doch mal ins Bordell fahren und so. Ne? Ich wollte mal sehen, wie er, ja, okay, können wir machen, sagt er. Und dann sind wir da gewesen, also nicht drinnen, sondern vor der Tür. Hm. Und auf einmal sagt er, nee, lass mal lieber. Und redet dann auch nicht mit mir. Ich weiß nicht, ob das ein psychologisches Problem ist oder was ich falsch mache oder was ich richtig mache. Ich will den Jungen auch nicht überfordern. Ne? Der Knabe ist 28. 27, ja. 27. Du hast gerade von seiner Freundin gesprochen. Ja. Hat er denn schon mal einen etwas längeren Kontakt zu seiner Frau? Ja, er war mal verlobt gewesen, aber da ist auch kein Sex zustande gekommen. Ich sag ja, er erzählt mir ja alles, ne? Und dann sagt er zu mir, ja, die waren auch seine Freunde hat es noch selber bestätigt. Die waren im Bett, ist auch alles gut geklappt. Er hat auch wohl eine Erektion gekriegt und so. Und wenn das dann zum Äußersten kommen sollte, ist er aufgestanden und geht ins Wohnzimmer und dann ist bei ihm Feierabend. Und danach spricht er kein Wort mehr mit seiner Freundin. Also erst in 2 Stunden bestimmt. Und jetzt hat er auch Schluss gemacht. Hätte ich an der Stelle der Freundin auch gemacht. Wie lange war der denn mit diesem Mädchen zusammen? Ach, ich weiß das gar nicht genau. Das kann doch nicht lange sein. Dreiviertel Jahr oder so. Ja. Halbes bis dreiviertel Jahr. Und er hat noch nie im Leben, ich frage es nochmal, um es ganz klar zu erfahren, auch Sex gehabt mit einer Frau? Nein. Wie weit geht er denn beim Sex? Also Fummeln, Petting, sowas ist das drin, oral? Das ist alles drin, aber sobald zum Sex kommen soll, also zum Sex, da hat er irgendwie eine Blockade. Ja, Sex ist das andere ja nur auch. Sex, also zum Geschlechtsverkehr, meinst du? Ja, Geschlechtsverkehr, ja. Wie kommt denn das eigentlich, dass ihr beiden, dass dein Neffe, dass ihr so einen offensichtlich nahen Draht, engen Draht habt miteinander? Ja, das ist so, weil er hat sonst niemanden, außer seine Mutter, ne? Was ja meine Schwester ist. So, sein Vater ist vor 6 Jahren gestorben und seitdem ist er nur bei mir und er spricht auch nur mit mir über die Sachen, ne? Mit sonst keinem. Er ruft mich an, wenn er Probleme hat, er ruft mich an, wenn er Sorgen hat. Er erzählt mir nur mir auch alles, ne? Sonst niemanden. Ne? Und er hat dich noch nicht irgendwie mal ein bisschen auf eine Fährte geleitet, woher das rühren könnte. Hat er Angst zu versagen? Ich denke mal, dass er Angst hat, weil ich weiß auch nicht warum und ich weiß auch nicht, ob da schon mal was Schlimmes vorgefallen ist, kann ich mir eigentlich noch mal nicht vorstellen. Es gibt viele Varianten. Es kann sein, dass er Versagensangst hat. Das kann sein, dass irgendwas Schlimmes, wie du sagst, vorgefallen ist. Es kann aber auch sein, dass er vielleicht gar nicht so wirklich auf Frauen steht. Ja, das war auch schon meine Befürchtung mal. Aber so wie er sich gibt und wie er so sagt, glaube ich nicht, dass er irgendwie schwul oder so ist. Wenn so wäre, wäre auch nicht schlimm, aber ich meine, das hätte er mir auch erzählt. Glaube ich zumindest. Ja, gut, aber das unter Umständen erzählt man ja nicht so gern dem Onkel. Manchem Onkel vielleicht schon, aber wenn er mit sich selbst da nicht im Reinen ist, erzählt man das natürlich nicht so gerne nach außen. Und meinst du, ob ich ihn damit überfordern würde, wenn ich ihn mal vorschlagen würde mit der Sache, weil das verfängt sich immer mehr zum Psychologen mal gehen, oder meinst du, das ist eher ein Fehler? Nee, das wollte ich eigentlich sogar vorschlagen, Hermann. Ehe wir beide jetzt hier im Nebel rumstochern, ich kenne ihn nicht und vielleicht hat er dir auch doch noch gewisse Sachen verschwiegen oder vielleicht ist eine Scham oder vielleicht weiß er es wirklich selbst auch nicht ganz genau. Finde ich eine Beratung, ein Beratungsgespräch oder ein Nige Beratungsgespräche völlig in Ordnung. Und hast du ihn mal gefragt, ob er sowas, also hast du mal so angedeutet, ob er für sowas offen wäre? Ja, ich habe zu ihm das schon gesagt. Und dann sagt er zu mir, ja, das könnten wir machen, aber nur wenn du mitgehst. Alleine gehe ich da nicht hin. Ich sage, ja, musst du auch ja nicht. Aber dann habe ich auch wieder Angst, wenn ich mit ihm hingehe, dass er da wieder nicht spricht. Und dann ist das ganze Thema von neu wieder. Ne? Da musst du ihn fragen, wenn du wirklich vor mir überhaupt keine Scham hast und wenn du vor mir auch alles sagen möchtest, dann komme ich mit. Kannst ja mitkommen. Ja. Aber wenn er vielleicht doch lieber alleine sprechen will, dann muss er allein sprechen. Also ja, er macht ja, okay. Er nimmt was. Er ist ja wahrscheinlich auch unglücklich in der Situation. Ja, na, ich wollte nur wissen, ob ich in den Jungen, wenn ich ihn da mit dem Psychologen, ob ich in den Jungen was kaputt mache. Nein, kannst du nur, nee, das kannst du vorschlagen. Finde ich, wenn er es bei mir angerufen hätte ich ihm das wahrscheinlich auch geraten. Da machst du nichts mit falsch. Da kann man nur was klären. Bestenfalls kommt dabei nichts rum, aber egal. Man kann es ja ausprobieren. Ja, okay. Wie war das denn, als du mit ihm da zur Prostituierten gefahren bist? Wollte er das am Anfang? Oder hast du ihn doch mehr? Ich habe gestern Abend zu ihm gesagt. Gestern Abend war ich nochmal hier bei ihm zu Hause und dann habe ich zu ihm gesagt: Ach, weißt du was? Wir fahren jetzt mal hin und wir fahren jetzt mal ins Modell. Dann sagt er, ja, okay. Ne? Ich sage, ja, mach dich soweit fertig, ich hole dich um 8 Uhr ab. Ja, mache ich. Er hat sich fertig gemacht und alles zum Montan. Ja, sind wir losgefahren. Ich war da, sind wir dann hingegangen, dann haben wir da geklingelt. Und und bevor die Tür aufging, sagt er, nee, ich geh. Wie war das denn geplant? Wolltet ihr einen schönen Dreier machen? Oder sollte er alleine? Ich habe gesagt, du gehst rein, ich geh mit. Ich sag, ich setze mich an eine Bar, trinke ein Bierchen oder was. Okay. Und du gehst mit der Frau dann dahin. Ja, mache ich alles. Und da ist das gar nicht zu gekommen. Wir sind nicht mal reingekommen. Da hat er schon wieder abgebrochen. Ja. Und dann kriegt er richtig Schweißausbrüche. Der hat geschwitzt, der Junge. Ich weiß gar nicht. Ja. Dem muss man auf den Grund gehen. Ich schlage wirklich vor, dass du ihm das sagst oder dass du ihm das vorschlägst, zu einer Beratungsstelle zu gehen. Wohin man da gehen könnte, wird dir jetzt meine Psychologin auch sagen, Hermann. Okay, Die hat sicher die eine oder andere Beratungsstelle in eurer Nähe und dann könnt ihr da mal einen Termin machen. Okay? Okay, machen wir. Dankeschön. Toll. Alles Gute für den Neffen und dir auch. Ja, danke. Ne? Tschüss, ciao. Tschüss, ja, ciao. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer, unter der ihr uns kostenfrei erreichen könnt. Und heute ist die Sendung ganz frei und offen für alle eure Themen. Ihr könnt euch gerne melden. Oder domian@wdr.de. Hier ist Manuel, 16 Jahre. Hallo Manuel. Ja. Hallo. Hallo. Manuel, weswegen rufst du an? Und zwar, mein Opa ist vor circa 3 Wochen verstorben und er hat ein Erbe hinterlassen und auf dieses Erbe sind jetzt die, also von meinem Vater, der, also mein Opa hatte 2 Frauen, er hat sich dann getrennt, mein Vater ist jetzt, er hat Halbgeschwister und von den Halbgeschwistern, von der Mutter, Kinder, sozusagen, sind jetzt auch auf das Erbe scharf und machen mir Drohungen und Dir Drohungen? Ja. Aber wieso kann man dir Drohungen machen? Hat der Opa das denn nicht im Testament geregelt, wer was bekommt? Doch, aber er hat halt extra mir alles gegeben. Weil meine Cousine und mein Cousin, man hat halt sehr gemerkt, dass sie halt nur aufs Geld scharf waren und Hat der Opa dich als alleinigen Erben eingesetzt? Ja, genau. Ich war halt früher oft bei dem und meine Cousine und mein Cousin sind halt nur gelegentlich hingegangen, wenn es mal was gab und so. Ja. Aber nochmal gefragt, hat der Opa ein richtiges Testament gemacht, das notariell auch beim beglaubigt wurde? Weißt du das? Boah, da stellen sie mir Fragen. Ich weiß nicht alles so genau. Auf jeden Fall war ich bei einem Notar mit meinen Eltern. Ja. Und da wurde abgesprochen, irgendwas. Das meiste haben meine Eltern geklärt, aber auf jeden Fall wurde gesagt, ich habe halt eine große Summe geerbt und meine Mutter hat dann zu mir gesagt, entweder es kommt dann auf ein Konto, bis ich 18 bin, dann wird es mir ausgezahlt, oder halt mit 16 jetzt. Und magst du mir sagen, wie hoch diese Summe ist, die du geerbt hast? Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht genau, also wie hoch diese Summe ist, auf jeden Fall ist es eine sehr hohe Summe. Und mein Vater und meine Mutter haben das wohl irgendwie geregelt. Auf jeden Fall haben sie es mir auch erzählt, dass eine große Summe ist. Und ich weiß auch von meinem Opa, dass er viel Geld hat. Aber ich kann jetzt nicht die genaue Summe sagen. Meinst du denn, dass du, wenn du 18 bist, Millionär bist? Reden wir von so einer Summe? Ja, von so was. Wow. Ja. Was ist denn, abgesehen jetzt mal von den Erbstreitigkeiten, was ist denn das für ein Gefühl, mit 16 Jahren zu wissen, ich bin eigentlich Millionär? Ein wunderbares Gefühl. Ja. Das fühlt sich eigentlich ist es auf der einen Seite traurig, aber auf der anderen Seite ist traurig, so, weil der Opa tot ist, aber sonst nicht, oder? Ist halt, nein, sonst eigentlich nicht. Es gibt halt jetzt Probleme deswegen. Und noch eine Frage zu der Familie. Ist der Opa, ist das der Vater von deiner Mutter oder von deinem Vater gewesen? Von meinem Vater. Von dem Vater. Ist dein Vater denn nicht ein bisschen neidisch darauf, dass er, also dein Vater, nichts geerbt hat und dafür du alles? Mein Vater hat auch was geerbt, aber halt kein Geld. Ich glaube, der hat irgendwas, Habgut oder so. Ich glaube, er hat das Haus vererbt bekommen oder so. Aber gut, dann steht er ja auch gut da. Ja, genau. Bist du denn der einzige Sohn von deinen Eltern? Das einzige Kind von deinen Eltern? Nein. Ich habe zwei kleine Geschwister, aber die sind 4 und 5 Jahre alt. Und die haben auch nichts gekriegt? Nein. Dann warst du aber Opas Liebling, Mensch. Ich weiß. Und das ist ja jetzt mein Problem, weil wegen der anderen. Ein paar Leute, die nicht sind. So, ja, aber erklär mir das mal. Wenn das jetzt alles so ordentlich notariell geregelt ist, können die doch gar nicht auf dich Druck machen? Oder? Die sagen mir halt so, die machen mir so Drohungen wie, wenn du mir nicht so und so eine Summe abgibst, dann machen wir das und das. Und mit Verschlagen bis Morddrohungen. Und ich muss halt ein bisschen Angst haben. Es geht halt um viel Geld. Und da. Hast du das deinem Vater erzählt, dass die das drohen? Ich versuche das gerade zur Zeit mit denen so ein bisschen noch auf privater Ebene zu klären und das halt jetzt ohne so ein Wegnick. Verstehe, wie alt sind die denn? Meine Cousine ist 19 Jahre alt und mein Cousin ist 21. Wissen denn wiederum die Eltern von dem Cousin und der Cousine, dass die beiden solche Drohungen dir aussprechen? Nein. Nein, wissen die nicht? Nein. Dann kann es ja sein, dass das vielleicht einfach so ein bisschen Posing ist, dass das gar nicht so ernst zu nehmen ist, wenn die sowas sagen. Mein Cousin, der war schon im Gefängnis. Und da muss man schon ein bisschen Angst haben, weil das ist halt so ein Typ, der redet nicht viel. Der macht eh und der hat auch sehr viele Schlägereien und so. Und ach so, verstehe. Wie viel Geld wollen die denn von dir haben? Die wollen so in den 500.000er Bereich. Und ich weiß halt nicht, wie ich damit umgehen soll. Deshalb bitte ich sie um Rat. Manuel, wenn dir das rechtmäßig zusteht, wenn das alles seine Richtigkeit hat, wenn das notariell beglaubigt ist und du der rechtmäßige Erbe bist, dann musst du natürlich nichts abgeben und ich würde mich da auch in keinster Weise erpressen lassen. Wenn du da Angst hast, wie treten die denn mit den Drohungen an dich heran? Sagen die das oder schreiben die dir das? Die sagen das. telefonieren, anonyme Anrufe, fremde Leute rufen mich an, sowas. Ich halt, hab mir sehr viele Feinde gemacht in kurzer Zeit sozusagen. Mhm. Dann solltest du, wenn das irgendwie möglich ist, diese Sachen aufnehmen oder irgendwie dokumentieren, aber du solltest auf jeden Fall deinen Vater mit einbeziehen und deine Familie. Das kannst du ja als 16-Jähriger gar nicht alleine handeln, sowas. Ich habe halt zurzeit sehr, sehr viel Druck, auch schulisch, obwohl eine große Last gefallen ist. Als ich das erstmal mitbekommen habe, ich dachte, ausgesorgt fürs Leben erstmal so. Zwar mache ich mit Schule und alles, aber trotzdem habe ich jetzt für die Zukunft gesorgt. Und das Problem ist, dass ich jetzt halt durch das ganze Geld halt auch kommen die Probleme. Aber normalerweise ist es ja nicht so. Normalerweise kriegt man ja sein Erbe und alles ist gut und man kann sich ja sozusagen nicht drüber freuen. Also ich freue mich jetzt nicht richtig drüber, vielleicht kommt später irgendwann, aber ist ja auch verständlich, dass du dich nicht freust, wenn du bedroht wirst von Leuten, die neidisch sind. Genau. Es ist ja sowieso so, dass du in den nächsten 2 Jahren ohnehin nicht daran kommst an das Geld. Dein Vater, wie du gerade gesagt hast, hat es ja festgelegt. Ja. Du kannst ja sowieso nicht darüber verfügen. Aber nochmal, Manuel, wenn du das wirklich ernst nimmst und dir das Angst macht, dann sprich mit deinem Vater oder mit deiner Mutter, mit deinen Eltern. Okay. Das ist der Beste, das Allerbeste, was du machen kannst. Ich denke halt, ich habe ein bisschen Angst, wenn die das erfahren. Weil warum? Wenn die das erfahren, dann... Ich weiß nicht, was dann passiert. Also, die haben zum Beispiel schon einen... also, mein Cousin hat jemanden zusammengeschlagen. Ja. Der war halt schwul und das war so sein Grund. Und er hat halt schon auch viel Geld und irgendwann hat er halt zu ihm gesagt, nimm so und so viel mit. Dann ist halt mit dem rausgegangen, hat sich so ausgegeben als Dieb und so. Und dann hat er ihn halt zusammengeschlagen und hat sein Geld genommen. Das Ding ist halt, er ist halt schon ein gieriger Mensch. Okay, das habe ich ja schon verstanden. Aber wieso hast du Angst, wenn du es deinem Vater sagst? Weil ich habe Angst, dass wenn der das erfährt oder irgendwas passiert, dann, dass ich dann irgendwie zum Schluss die Arschkarte gezogen habe. Oder wenn der aus dem Knast rauskommen sollte, vielleicht für irgendwas, was der gemacht hat, dass der dann Rache nimmt oder so. Okay. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Vater und zu deinen Eltern? Geht so. Dennoch rate ich dir dazu, das mit deinem Vater zu besprechen, Manuel. Ich glaube, da bist du als 16-Jähriger überfordert in der Einschätzung dessen, was da gerade passiert. Und die Gefahr, dass du da irgendeinen Fehler machst, ist einfach zu groß. Da wäre mir wohler, wenn da ein Erwachsener an deiner Seite wäre. Ja, okay, ja. Dann versuche ich halt, meinen Mut zusammenzufassen. Ja, wünsche ich dir, dass sich diese Sache löst. Alles klar. Und dass du dann irgendwann dein Erbe... Aber lass uns noch ein paar Minuten, ein paar Sätze über die schöne Seite dieses Erbes reden. Was planst du denn mit dem vielen Geld dann zu machen später? Also, ich werde mir erstmal ein paar Autos kaufen. Also, ich will jetzt nicht so klingen, aber ich würde mir ein gutes Auto kaufen. Mhm. Dann, was soll ich mir kaufen? Mein Haus. Vielleicht irgendeinen eigenen Laden, wo man sein Geld halt investiert. Ja. Halt nicht, dass man nicht weg ist. Gute Idee. Dass man ein Standbein noch hat. Ja. Und also wie ich mich kenne, ich weiß nicht, ob ich später reifer werde, aber wenn es so laufen wird, wie ich denke, dann wird mein Geld eigentlich schnell weg sein. Aber das darf nicht passieren, Manuel. Ich weiß, weil ich kann es nicht richtig realisieren. Ich denke mir so, das ist nicht wahr. Insofern ist es gut, dass es noch 2 Jahre dauert. Du musst, lass mich das noch sagen, du musst alles daran setzen, dass du dieses Geld nicht innerhalb von wenigen Jahren einfach verballerst. Du ärgerst dich, dann später würdest du dich schwarz ärgern. Du kannst ja ein paar schöne Sachen gönnen, ist ja völlig in Ordnung. Aber mach was draus aus dem Geld, dass du da wirklich froh damit leben kannst und dich nicht irgendwann ärgerst. Ja. So, dann wünsche ich viel Glück überhaupt und alles Gute und ein gutes Gespräch mit deinem Vater. Dankeschön. Manuel, ciao. Tschüss. Hier ist Dirk. Dirk ist 51. Guten Morgen, Dirk. Hallo Dirk. Ja, hallo Jürgen. Schönen Morgen. Hallo, du hörst mich. Ja, Jürgen, ich rufe dich aus folgendem Grund an. Ich bin in meinem Leben, habe ich viele Jahre im Gefängnis verbracht, fast mein halbes Leben. Und worüber ich mal eigentlich aufklären wollte, ist die Tatsache, dass sogenannte Sexualstraftäter, ob es Kindermörder, Kindervergewaltiger, Vergewaltiger, Pädophile, die jetzt ins Gefängnis kommen, wo immer gesagt wird, pass mal auf, wenn du in den Knast kommst oder so, dann geht's dir dreckig, dann machst du einen harten Verzug mit, dann kriegst du da aufs Maul oder sonst was, dass dem nicht so ist, sondern dass die in jeder Justizvollzugsanstalt in Nordrhein-Westfalen mit Samthandschuhen angepasst werden und sämtliche Vorteile, die sich ein normaler Gefangener gar nicht leisten kann, dort zugeschoben bekommen. Hast du das beobachtet oder sprichst du aus eigener Erfahrung? Ich habe das beobachtet, weil, wie bereits gesagt, ich war viele Jahre im Gefängnis wegen Gewaltdelikten, unter anderem hauptsächlich wegen Gewaltdelikten. Du hast gesagt, du hast dein halbes Leben, also 20, 25 Jahre warst du im Gefängnis. 25 Jahre fast. Ja. 25 Jahre, aber nicht an einem Stück. Nicht an einem Stück, nein. Ich habe diverse Pausen dazwischen gehabt. Aber so groß, waren die Pausen nicht, darüber. Du bist jetzt 51. Nein. Okay, genau. Das heißt, du kennst das Gefängnisleben wirklich gut von innen, das kann man sagen. Sehr gut. Ich kenne das Strafgesetzbuch gut und ich kenne auch das Gefängnis sehr gut. Wie lange bist du jetzt raus aus dem Knast? Seit 2012. Ah ja, das ist ja schon eine ganz gute Zeit. Bevor wir auf das Thema zurückkommen, über das du gerne sprechen möchtest, gestatte mir noch die private Frage. Was machst du, was hast du jetzt seit 2012 gemacht und was machst du heute? Ja, ich sitze in der Wohnung und warte, bis das Geld kommt und dann sitze ich wieder in der Wohnung und warte wieder, bis das Geld kommt. Das ist ein Leben, was ich hier in meiner Wohnung führe, alleine. Ich habe keine Beziehung. Keine Freunde, Verwandten? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich mich im Gefängnis wohler gefühlt habe als draußen. Das heißt, dir ist es nicht gelungen, irgendwo eine Arbeit zu finden? Nein. Du sitzt jetzt seit 2012 quasi in deiner Wohnung, vorher hast du im Gefängnis gesessen, jetzt sitzt du in deiner Wohnung und lebst von Hartz IV. Ja, ich gehe natürlich auch raus und ich mache auch meine Einkäufe und sowas alles, aber ich habe den Spaß am Leben nicht. Also ich bin zwar frei, worüber ich froh bin, worüber ich glücklich bin, was ich eigentlich auch immer wollte, aber auf der anderen Seite geht's mir nicht so gut. Ich verstehe und ich höre das auch, wie du sprichst. Ja. Dirk, jetzt erzähl das nochmal oder erkläre uns das nochmal etwas ausführlicher, was du gerade gesagt hast. Also die Sexualstraftäter, ja, die Kinderschänder, die Kindermörder, haben es, sagst du, recht gut in unseren Gefängnissen? Sehr gut. Ich fange mal damit an, Jürgen. Ich bin also 1979 das erste Mal im Gefängnis gewesen. Damals war es in den Gefängnissen so, dass die Straftaten an der rechten oder linken Türseite des Gefängnisses sich befunden haben, worauf das jeweilige Strafdelikt auch stand. Man musste sich am Fenster stellen, durfte nicht an die Tür kommen, bevor der Beamte das nicht gesagt hatte. Und man wusste, wer Straftat, wer Sexualstraftäter war und wer nicht. Und man hat auch Beamte gehabt, die gesagt haben, pass mal auf, ich gebe dir 10 Minuten, hau dir was aufs Maul oder sonst was. Oder die das schlechteste Essen bekommen haben oder die, die nicht so ein schönes Leben haben wie jetzt. Das hat sich alles rapide geändert. Das ist definitiv so. Und ich erkläre dann jetzt den Grund. Ich habe viele Jahre auf der Kammer gearbeitet. Das ist der Bereich, wo Leute, die neu reinkommen, umgekleidet werden. Und Leute, die entlassen werden oder im Urlaub fahren, auch umgekleidet werden von mir. Ich war am Beutel. Sprich, ich habe die Leute umgekleidet. Und wenn Sexualstraftäter kommen oder kamen, haben wir immer spezielle Worte für gehabt. Ein Pedo, ein Kifi, Kifi, Kinderficker, Pedo, Pädophiler, VG, Vergewaltiger. Ja. Das ist heute so, das gibt heute in vielen Gefängnissen in Nordrhein-Westfalen sogenannte Gewaltsexualstrafabteilungen. Ich spreche jetzt definitiv auch von der JVA Essen, wo ich fast 3 Jahre lang drin inhaftiert war. Ich habe dort auf der Kammer gearbeitet, ich habe auch in einer Abteilung gelegen, auf C4 in der 4. Etage. Dort liegen ungefähr 60 Gefangene. 40 Gefangene sind davon Gewalttäter und Sexualstraftäter, die zusammen auf einer in sich abgeschlossenen Abteilung liegen, was vom Justizministerium gefördert wird. Und zwar aus folgendem Grund. Die Gewalttäter werden therapeutisch darauf hingearbeitet, wie sie damit umgehen, wenn Sexualstraftäter oder solche, die solche abartigen Sachen getan haben, ob sie in ihrem Gewaltpotenzial damit umgehen können. Mhm. Und die Sexualstraftäter wiederum, die werden auf eine therapeutische Entlastung hingearbeitet. Mhm. Und was ich aber nicht so verstehe, ist, wieso werden die auch gut oder besser behandelt von den anderen Mithäftlingen? Kann ich jetzt genau sagen. Das geht folgendermaßen ab. Ein straffällig gewordener Pädophiler oder Kinderschänder oder Kinderficker kommt im Knast rein. Es ist bekannt, welche Straftat er begangen hat. Die Beamten haben einen dicken Hals, wenn die jetzt sehen, jeder Knacki würde ihn sofort am liebsten um die Ecke bringen, da zähle ich mich auch zu. Die werden sofort auf die Station der Sexualstraftäter gelegt. Ach so, weil die da isoliert sind, weil die auf dieser Station quasi isoliert sind. Isoliert in dem Fall, dass es eine Gittertür dazwischen ist. Die anderen, so wie du oder die, ich sag mal, normalen Knackis, kommen gar nicht mit denen zusammen. Die kommen nicht zusammen mit denen, nein. Ja, die kommen höchstens, die gehen wohl schon zum Kammertausch, Sachen umtauschen, wenn frische Wäsche geholt wird, wenn zum Arzt gegangen wird, dann kommen die auch dorthin, alleine hin. Mhm. Dann kann man die alleine sehen. Mhm. Die gehen auch in eine Freistunde, man kann die auch in eine Freistunde umhauen. Jetzt komme ich aber zu dem Thema, was ich sagen möchte. Da das Justizministerium in Düsseldorf diese Sachen bezahlt, diese Gewalt, Sexualstraftäter, Therapienabteilung, ist der Justizvollzugsanstaltsleiter darauf bedacht, dass diese Menschen besonders geschützt werden. Mhm. Du kriegst also von Haus aus 6 Monate, und das ist jetzt wirklich wahr, solltest du einem dieser Pädophilen oder dieser Kinderschänder irgendetwas antun, wirst sofort in eine Sicherungshaft gelegt und aus dem Gefängnis in eine andere JVA verlegt. Ich verstehe. Und das ist ein Erlass des Ministeriums. Ganz genau, um diese Person zu schützen, um sich das Geld sicher zu sein, was die Anstalt für die jeweiligen therapeutischen Kinderficker da kriegen. Okay, Dirk, jetzt lass mich mal was sagen. Dann kommt dazu, Jürgen, ich bin nach meiner Arbeit auf der Kammer, ich habe den Hausarbeiter beim Essen austragen geholfen, das heißt Essensträger im Knast. Wir haben auch das Essen ausgegeben an diesen Sexualstraftätern. Ja. In Essen lagen da ungefähr 25 Leute von. Ja. Auf der rechten Seite, auf der linken Seite lagen da 12 Gewalttäter. Und diese Sexualstraftäter, die haben einen eigenen Wohnraum. Billardtisch, Kicker, eine eigene Küche, den ganzen Tag die Zelle offen. Die können sich frei bewegen auf der Abteilung von morgens bis abends. Mhm. Während andere Gefangene, so wie wir, 23 Stunden Verzug haben, die keine Arbeit haben und die Arbeit haben, sofort nach der Arbeit auf die Zelle eingeschlossen werden. Was glaubst du, warum diese Bevorzugung stattfindet? Hat das mit der Therapie was zu tun? Also es hat drei Gründe für mich, warum das so ist. Der erste Grund ist der, dass die JVA sich natürlich das Geld einheimt, was sie für diese Projekte bekommen. Das ist nicht nur in Essen so, sondern das ist auch in Jülich und Remscheid so. In allen Gefängnissen habe ich bereits gesessen. Mhm. Und der zweite Grund ist der, dass der Anstaltsleiter sich natürlich mit seiner Mannschaft da hervortoben tut, dass in seiner Anstalt, genau in seiner Anstalt, das therapeutische Programm dieses Klientels wunderbar funktioniert. Dass das ein Teil des therapeutischen Programms ist. Lieber Dirk, ich möchte dazu was sagen. Wir alle haben Verständnis dafür, dass Menschen, die Kindern etwas antun oder Sexualstraftäter, die hart bestraft werden. Und dazu zählst du ja auch. Und man kann es subjektiv auch nachvollziehen, dass man manchmal denkt, naja, ist gar nicht so schlecht, wenn die einen auf die Mütze kriegen im Gefängnis, dann kriegen sie da wenigstens ihre gerechte Strafe. Das ist so eine subjektive Haltung. Man muss aber, wir leben in einem einem Rechtsstaat, in einem klar definierten Rechtsstaat. Insofern müssen natürlich die Grundrechte auch für einen Sexualstraftäter in einem Knast gelten. Und da darf es auch keine rechtsfreien Räume geben. Insofern ist das gut, dass man die schützt, obwohl man es vielleicht persönlich gar nicht will. Aber es ist richtig, dass es so ist, dass sie allerdings so bevorzugt behandelt werden, was du gerade erzählt hast, wenn das so stimmt. Das ist jetzt deine Sichtweise. Wahrscheinlich würde der Gefängnisdirektor von Essen uns was anderes erzählen. Du kannst davon ausgehen, dass das stimmt, weil ich das, wie gesagt, 25 Jahre mitmache. Und noch was hier und dazu, was du gerade gesagt hast. Natürlich leben wir im Rechtsstaat. Du möchtest gar nicht wissen, als Radiomoderator oder kein anderer Mensch möchte wissen, was diese Menschen wirklich, wozu die fähig sind, was für Straftaten die an Kindern und Frauen begangen haben. Das kann ich mir schon vorstellen. Da fallen dir die Augen aus dem Gesicht raus. Das ist ganz so. Solche kranken Menschen haben in der Justizvollzugsanstalt überhaupt nichts zu suchen. Erstmal alleine dadurch, dass die so eine bevorzugte Behandlung bekommen. Und man weiß überhaupt nicht, ob die sogenannte Therapie überhaupt eine Wirkung zeigt. Das weiß man ja gar nicht. Erstmal das und zum zweiten Mal kommt hinzu, es gibt auf der Welt nichts Schlimmeres, als was diese Klientel getan hat. Okay, da müssen wir ja gar nicht, da sind wir uns ja völlig einig, Dirk. Ich nehme mal deinen Anruf als eine Sichtweise von innen, die du uns erzählt hast. Vielleicht kann uns ja jemand von den erwähnten Justizvollzugsanstalten auch mal anrufen und seine Sichtweise schildern. Ich fand es interessant, dass du mir das so erzählt hast. Ich habe einfach aus dem Grund gemacht, Jürgen, damit die Leute mal sehen, dass es eben nicht so ist, dass die Leute sagen, oh, warte mal. Ja, haben wir schon verstanden. Ganz im Gegenteil, wir normalen Knackis, wir werden auf Deutsch im Arsch geschickt und die kriegen alles in den Arsch geschoben. So, die Message, das ist rübergekommen, Dirk. Jetzt möchte ich dich, jetzt habe ich eine Bitte, weil ich fände es gut, wenn wir uns noch ein bisschen mit dir unterhalten würden, über dein persönliches Schicksal und wie es dir so geht. Deshalb schlage ich vor, dass meine Psychologin dich nochmal anruft. Und vielleicht haben wir noch eine Idee oder einen Tipp für dich, dass dein Leben etwas schöner und lebenswerter wird. Dürfen wir dich nochmal anrufen? Gerne. Ich spreche nichts dagegen, ja. Gut, dann würde das gleich in den nächsten 10, 15 Minuten passieren, okay? Dafür bitte ich dich aufzulegen, lieber Dirk. Danke für deinen Anruf, für deine Schilderung und dir persönlich wünsche ich von Herzen alles Gute. Ich danke dir ganz herzlich, ne? Und einen schönen Abend hier noch. Alles Gute. Auch. Tschüss, Dirk. Ciao. Okay. Tschüss. Tschüss, Dirk. Tschüss. So, 1.33 Uhr, ihr Lieben. Nächste Woche Themennacht. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Suizid. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die einen Selbsttötungsversuch unternommen haben oder die mit dem Gedanken spielen, sich selbst das Leben zu nehmen. Und ich möchte nächste Woche gerne mit Leuten sprechen, die einen Angehörigen durch Freitod verloren haben. Ihr merkt, dass ich das Wort Selbstmord nicht benutze, weil ich das Wort Selbstmord für falsch halte. Das ist eine Wertung, das Wort Mord. Deswegen möchte ich lieber von Selbsttötung, von Freitod oder eben als Fremdwort von Suizid sprechen. Wenn ihr gerne mit mir darüber, über dieses ernste Thema sprechen wollt nächste Woche, dann meldet euch bitte per Mail, wie immer, domian@wdr.de oder ruft während der Sendung und vor der Sendung nächste Woche Mittwoch an. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Suizid. So, jetzt machen wir weiter mit der Anna. Und Anna ist 76. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen, Jürgen. Liebe Anna, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass ich mal durchkomme. So, das ist doch toll. Was ist denn dein Thema, Anna? Meine Sorgen sind, ich habe einen Mann, der hat eine andere Frau und ist häusliche Gewalt jetzt schon über ein Jahr. Wie alt ist denn dein Mann? Der ist 77. Und wie lange bist du mit dem zusammen? Seit 1961 sind wir verheiratet. Ach, so lange? Ja. Und seit einem Jahr gibt es häusliche Gewalt? Nee, das zieht sich an und für sich durch unsere ganze Ehe. Was heißt denn, Anna, was heißt häusliche Gewalt? Was macht er? Also mehr psychisch Er macht mich runter. Mhm. Er beschimpft mich. Er hat auch schon meinen Arm blau geschlagen, mir einen Kopf gehauen, dass das Ohr geblutet hat. Mhm. Er hat mir auch schon am Arm gepackt und ist hinterhergelaufen, dass ich gemeint habe, er will mich umbringen. Mhm. Ich habe letztes Jahr dann die Polizei angerufen, die kam. Mhm. Und dann hat er gesagt, also sowas gibt es überhaupt nicht. Ich hätte ihn angezeigt, dabei habe ich ihn nicht angezeigt. Die Polizei hat gesagt, ich könnte ihn nach 3 Tagen, könnte ich es mir überlegen, ob ich ihn anzeigen wollte. Mhm. Du hast es nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Warum weil nicht? Es ist so gewesen, letztes Jahr im März, da war es wieder so arg. Ich hätte ihm morgens, kommt er dann, ich soll ihm Briefe schreiben nach allen möglichen Politiker, Bürgermeister und. Der ist mit allem nicht zufrieden. Ein Querulant. Ja, und Ausländer und alles Mögliche. Und da habe ich dann mich dann auch immer so dagegen gewehrt. Und da hat er mich dann wieder so brutal angefasst. Ich habe mir dann auch gesagt, jetzt gehe ich. Ich bin dann zu meinem Bruder gefahren und habe mich 5 Tage nicht gemeldet. Ja. Und daraufhin habe ich, aber nach 11 Tagen habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ich komme wieder, weil ich habe einfach fort wollen. Ich wollte nicht mehr zurück zu ihm, aber das konnte ich dann nicht, weil das ist ja an und für sich auch mein Leben gewesen. Ich war ja 50 Jahre mit ihm zusammen, mhm, und habe schon so viel geschluckt und so viel gemacht, mhm, dass ich gedacht habe, nee, da gehe ich wieder zurück. Aber dann habe ich meinem mittleren Sohn gesagt, er soll kommen. Ich gehe alleine nicht mehr in das Haus rein. Da kam er und hatte 2 Stunden mit meinem Mann gesprochen. Und ich habe dann auf dem Sofa geschlafen. Und den anderen Morgen habe ich gesagt, ich möchte in die untere Einliegerwohnung. Die möchte für mich sein. Mhm. Weil ich habe, also Platz genug ist da. Platz genug, mhm, ist da. Viel, viel Platz. Ich habe hier auch das ganze Haus zum Putzen. Ich habe den ganzen Garten, ja, zu machen. Durftest du dann in die Einliegerwohnung? Den anderen Morgen kam er zu mir, hat er gesagt, er ist damit einverstanden, ich könnte runterziehen. Mhm. Und jetzt bin ich über ein Jahr da unten. Hast du denn Ruhe, ein bisschen mehr von ihm unten? Nein, das ist so. Man wohnt zu dicht aufeinander, man sieht sich zu oft. Ständig, im Hausflur oder im Garten? Oder. Ja, genau. Ja. Und dann sagt er wieder, ich muss ihm Briefe schreiben, aber darüber habe ich mich jetzt hinweggesetzt. Ich denke, ich schreibe es ihm, das kommt ja nicht von mir. Ich schreibe es ihm, weil er auf dem Laptop, da kennt er sich nicht aus. Also du schreibst ihn nach wie vor? Ja, ich habe es wieder angefangen. Erst, mhm, wollte ich ja nicht mehr. Und, aber da habe ich gedacht, wenn ich jetzt schon in dem Haus unten wohnen darf, dann mache ich ihm das auch, dass ich ihm auch ein bisschen entgegenkomme. Ich Na weiß, gut, ich, Moment mal, lass mich mal fragen, machst du deinen Haushalt oben auch noch? Nein. Nein. In den Haushalt gehe ich nicht rein, ich putze auch nicht und ich koche auch kein Mittag. Mhm. Wer macht das denn für ihn? Geht er irgendwo hin, so, ins Essen. Mhm. Und ich mache bloß unten. Ja. Wie viele Kinder habt ihr? Ich war alleinerziehend, hatte einen Sohn und habe dann eine Abtreibung gehabt nach dem Sohn, weil er mich heiraten wollte. Und dann habe ich nochmal 2 Söhne bekommen von meinem Mann. Die sind eure gemeinsamen Söhne? Die sind die gemeinsamen Söhne, ja. Was sagen die Söhne zu diesem ganzen Drama denn? Letztes Jahr im Januar war es so, dass mein jüngster Sohn nicht da war zum Geburtstag. Dann habe ich gesagt, Anfang Januar kommt er zu mir, ich mache einen Kaffee und ist aber mein Sohn nicht mit der Familie gekommen, bloß mit seiner Tochter. Der hat eine Tochter, die ist 6. Mhm. Und dann haben wir Kaffee getrunken. Und das heißt, ich habe in der Küche das oben gerichtet alles. Das war im Januar. Auf einmal höre ich den Schreien. Jetzt hat mein Mann sich mit meinem Sohn dermaßen in die Wolle gekriegt, dass dann mein Sohn fortgegangen ist. Hatte zu seiner Tochter gesagt, wir gehen. Und seither ist er nicht mehr in das Haus gekommen. Mhm. Also, der jüngste Sohn versteht dich recht gut. Nein. Er hat zu mir gesagt, wo ich dann zu meinem Bruder 5 Tage weggezogen bin, wenn du wieder in das Haus gehst, ist es mit uns aus. Also er versteht dich schon. Den Druck kapiert er schon. Er versteht nur nicht, dass du wieder zurückgegangen bist. Ja, er gibt mir die Schuld, dass ich wieder in das Haus, okay, bin. Okay, und die anderen beiden Söhne? Der Älteste ist letztes Jahr noch gestorben. Das tut mir sehr leid. Ja, gehört auch noch dazu, das ist mein Sohn gewesen, den ich praktisch als Alleinerziehend hatte. Mhm. Und der Mittlere, der versteht mich schon, aber der ist mir zu weit weg. Den habe ich dann nicht so an der Hand, hat auch seine Familie und seine Arbeit. Anna, und dann hast du gerade noch gesagt, er hat jetzt auch noch eine andere Frau. Ja. Ja, wobei das jetzt auch egal ist, ob er eine andere Frau hat. Das tut mir richtig weh, weil nee. Die anderen sind ja so gut und ich bin ja taug ja nichts. Anna, weißt du, was mir weh tut, was du, wenn du das alles so erzählst? Nein. Dass du zu dem wieder zurück in das Haus gegangen bist. Das sagt ja mein junger Arme. Ja, und er hat auch recht. Man kann auch. Aber ich muss dazu sagen, Jürgen, ich habe dadurch, dass ich die Kinder hatte, habe ich ja nur einen halben Tag gearbeitet. Ich habe ja eine ganz kleine Rente. Ja, aber der muss doch, wenn du gehst, muss der doch für dich sorgen. Er sagt zu mir, wenn du es drauf anlegst, du kriegst von mir keinen Cent. Wenn du prozessierst, ich mach's bis zum Letzten. Er steckt das Haus an. Er macht alles gegen mich und ich möchte eigentlich in meinem Alter ein bisschen Ruhe haben und hier auch noch unten in der Wohnung sein. Aber dieses Haus, von dem du da sprichst, ist das sein Haus? Es ist auf beide geschrieben. Ach, ist doch wunderbar. Ja, aber das nützt mir nichts. Er gibt mir gar nichts. Pass mal auf, Anna. Ich glaube, dass der ist ritualisiert, wie er dich knechten kann und einschüchtern kann. Und ich glaube... Weil ich ja eine nichtsnützige Person bin, ja, die auch keinen Wert hat und auch wo sie hinkommt, der Vater war nichts und. Genau. Also das ist wahrscheinlich alte Jacke, das ganze Leben hat er dich so gedemütigt und verletzt. So, ja, wenn du, aber lass mich mal sagen, wenn du jetzt einen guten und pfiffigen Anwalt an deine Seite nimmst. Anwalt kommt für mich nicht in Frage, weil ich hatte mal einen Autounfall und habe einen Anwalt genommen. Anwalt kommt für mich in meinem Leben nicht mehr in Frage. Ich muss mich selber von irgendwie da durch. Aber warum, ich weiß nicht wie. Ja, warum nicht? Warum kein Anwalt? Weil der Anwalt, der hat zu mir gesagt, erst Schuss, dann Juss. Und das hat für mich, ich habe nur erst zahlen müssen. Und ich muss ja Es steht ja wirklich alles drauf. Ja, ich verstehe. Nee, pass mal auf. Ich verstehe das. Da kommt man nicht überall. Anwalt mache ich nicht. Dann sollen deine Söhne das in die Hand nehmen und das organisieren. Also nur, entschuldige mal bitte, ja. Du hast die Kinder großgezogen, die wissen, was für ein Kerl das ist und was für eine Hölle du da sitzt. Der junge Sohn macht dir sogar den Vorwurf, dass du wieder zurückgegangen bist. Ja, aber ich muss dazu sagen, der junge Sohn hat einen schweren Motorradunfall gehabt und ist auch 100% behindert. Gut, da muss der andere Sohn helfen. Der andere Sohn kann das auch nicht, weil der hat so viel am Hals. Nee. Anna, du machst bei jedem Vorschlag, den ich sage, sagst du, Anwalt geht nicht, junger Sohn ist das, älterer Sohn ist das, das geht nicht. Du musst da raus. Die Jahre, die du noch hast, sollen doch schöner und entspannter verlaufen. Ja, das sagt mir jeder. Ja. Aber ich wäre hier ja so glücklich mit meinem Garten und mit meiner kleinen Wohnung, aber es bewegt mich jeden Tag und jeden Tag von morgens bis abends. Ich glaube, ich werde psychisch krank, weil ich krieg's nicht los. So, ich müsste das mal wieder rausreißen können. Also, es wird jeden Tag für dich bedrückender. Ja. So, was heißt das? Es muss was geschehen. Ja. So, und da musst du auch bereit sein, etwas zu machen oder dir helfen zu lassen. Ja. Alleine schaffst du es nicht. Ja. Der hat dir ja so viel Angst eingetrichtert, dass du vor jeder Aktion zurückschreckst. Ja. Also brauchst du jemanden an deiner Seite, der dich da führt. Ja. Mensch, Anna, jetzt hast du so viele Jahrzehnte deines Lebens das mitgemacht. Ja. Nun wollen wir hoffen, dass du noch eine schöne lange Zeit leben wirst. Ja. Und ich bin doch fit. So, siehste, da können locker noch 20 Jahre drauf. So. Und 20 nicht ganz, aber ich fühle mich doch gut. So, und die 20 Jahre, hoffen wir, dass sie das sind, die sollen entspannt und ruhig verlaufen und nicht in so einer Angst und in so einer Demütigung. Ja. Willst du in so einer Situation irgendwann sterben? Nein. Es ist für mich auch furchtbar, aber ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll, ja, weil mit dem Anwalt fange ich nicht an. Meine Kinder haben ihre eigenen Sorgen um die Ohren. Aber es geht nur mit diesen, auf diesen Wegen. Ja, dann ist mir schon klar, dann können wir uns auch nicht helfen. Schade. Ja, nee, so schnell geben wir aber jetzt hier nicht auf. Das ja, aber was soll ich machen? Nee, ich gehe nicht zum Anwalt und ich möchte auch nicht zum Anwalt, weil ich... Okay, dann pass auf. So schnell gehen wir nicht auf. Das heißt, jetzt werden wir dich im Hintergrund anrufen, weil das braucht jetzt ein bisschen Zeit, um noch so ein paar andere Sachen durchzuspielen, was man machen könnte. Das ist nett. Meine Bitte an dich, nur weil mir das sehr, sehr leid tut, was du schilderst. Zieh die Notbremse. Ja, aber weißt du, das ist auch so. Wenn du so dicht aufeinander bist, dann möchtest du ja auch irgendwie gut dich begegnen können. Eben, und das geht ja nicht. Ja. So. Weil es geht ja nicht. Ist ein Teufelskreis, in dem du da bist. Ja, das ist es. Und das, aus dem komme ich nicht raus. So, und da gucken wir jetzt mal in Ruhe im Hintergrund. Ja, das wäre nett. Du legst auf gleich und dann wartest du, bis die Magdalena, meine Psychologin, dich angerufen hat. Ja, das mache ich. Ich drücke von Herzen die Daumen und wünsche alles Gute und Liebe. Ja, das hoffe ich auch, sonst weiß ich nicht mehr, wie es mit dir endet. Ja. Also, vielen Dank. Sehr gerne, Anna. Mach's gut, tschüss. Tschüss. Hier ist Axel. Axel ist 43. Guten Morgen, Axel. Ja, hallo. Hallo, Axel. Hi. Weswegen rufst du an? Ja, ich habe ein Problem. Ja, wie soll ich sagen? Also meine Kinder sind zwischen 10 und 15. Wie viele Kinder sind's? 3. Ja. Und mein Ex-Schwiegervater, der liegt im Sterben. Also du bist von deiner Frau getrennt? Ja, wir haben aber ein super Verhältnis. Das, und die Kinder leben wo? Die leben zwischen uns gemeinsam. Achso, das habt ihr gut aufgeteilt. Und ihr habt ein gutes Verhältnis noch. Wir haben ein super Verhältnis. Es gibt keine... Sehr gut. Irgendwelche Schrank zwischen uns und... Das ist für die Kinder ja optimal dann, wenn es so läuft. Das denke ich auch. Und das denken wir gemeinsam. Mhm. Und jetzt hast du, eben... Hast du denn eine neue Partnerin wieder? Nee, zurzeit nicht. Und deine Ex-Frau, hat die einen Partner? Die ist verheiratet. Ah ja. Und ich muss sagen, ihr Mann, der ist ein guter Freund von mir. No, perfekt, besser kann es ja nicht laufen. Das muss ich sagen, genau. So, jetzt ist der Schwiegervater, Ex-Schwiegervater, dem geht's sehr schlecht. Ja, er leidet seit einem Jahr unter Krebs. Mhm. Und in den letzten Tagen, ich muss sagen, in den letzten 2 Tagen ist es so, ich habe gestern aufbekommen von meiner Ex-Frau, dass ja, sein Zustand massiv schlechter geworden ist. Mhm. Und wir hatten gestern ein Gespräch gehabt, wir haben heute Gespräch gehabt, dass also wirklich, es gibt 48 Stunden, wo es wirklich zu Ende geht. Ah, also man rechnet quasi stündlich damit, dass er sterben wird. Also ich erwarte jede Minute oder jede Stunde irgendwo einen Anruf, mhm, dass es da zu Ende geht. Ist er in einem Krankenhaus? Ja. Ja. Er ist in einem Krankenhaus hier bei uns in der Gegend. Mhm. Und das ist sehr traurig und sicher für die Familie sehr belastend. Was ist genau der Grund, weswegen du mir das erzählst? Ja, also meine Probleme sind, mein Problem ist im Prinzip, ich weiß nicht, wie ich das den Kindern, wenn es jetzt passieren soll in den nächsten Stunden, beibringen soll. Aber die Kinder wissen doch, dass der Opa krank ist. Die wissen, dass der Opa krank ist. Das haben die ja mitbekommen. Wie lange leidet, wie lange leidet er schon an der Erkrankung? So circa ein Jahr. Ein Jahr. Das heißt, das haben sie mitbekommen, dass der Opa krank wird und immer mehr krank wird. Genau, also mein Ex-Schwiegervater, es ist so bei ihm, dass er da massiv abgebaut hat. Mhm. So die, im Krebsstadium Haare verloren und so dieses aschgraue. Mhm. Wart ihr denn mit den Kindern ab und zu auch im Krankenhaus? Ja, Ja, das heißt, Sie sind auch vertraut, dass es quasi immer schlimmer geworden ist. Sie sind mit der ganzen Situation vertraut und wissen also auch, wie es um Opa steht. Mhm. Also Axel, die Kinder sind zwischen 10 und 15, sagst du. Genau. Kinder zwischen 10 und 15 sind sehr gut erreichbar für dieses Thema. Diesen Kindern in diesem Alter kann man das sehr gut erzählen und erklären. Und man kann sich mit ihnen auch über den Tod unterhalten. Und das verstehen sie auch. Also ich habe heute auch mit den Kindern viel gesprochen über die ganze Situation. Mit den Kindern, mit allen Kindern? Mit allen Kindern, mit jedem Einzelnen. Mhm. Das ist schon und auch gut. Gesagt, dass jeder, der irgendwie Fragen hat oder irgendwie Gedanken hat oder was auch immer, habe ich immer gesagt, die Kinder kommen zu mir. Wir reden über alles. Mhm. Das ist für mich kein Tabuthema. Das heißt, es wurde das Thema Tod angesprochen schon? Das wurde angesprochen, dass ja. der Opa sterben wird wahrscheinlich. Genau. Wie haben die Kinder darauf reagiert? Also der Jüngste von uns, der hatte darüber gesprochen, eben, dass Opa demnächst mit seinem, ja, mit unserem ehemaligen Hund, der vor Jahren verstorben ist, zusammen auf einer Wolke sitzt, bis hin zu unserem Großen, der gesagt hat, Papa, ich will, dass Opa gut geht. Mhm. Und gut gehen bedeutet, wenn er vom Leid erlöst wird? Das weiß ich ja. Oder ich das meint er, mal, das meint er damit, oder? Das meint er damit, ja. Und da fehlt noch ein anderes Kind, das Dritte. Wie hat das? Das Dritte ist unser Mittlerer. Und der ist ja, so ein bisschen verschlossen, die ganze Geschichte gehört. Und ja. Axel, du hast es schon mal ganz richtig gemacht. Du hast jetzt schon die Kinder darauf vorbereitet. Und dass der Jüngere, das ist fast schon typisch für das Alter oder noch jünger, dass man entweder den Kindern das so erklärt, der Opa ist jetzt im Himmel und bei Luna. Vielleicht irgendwo bei jemand anderem, der schon verstorben ist. Das ist oft ein sehr tröstliches Bild. Und der ältere Sohn hat ja was ganz Tolles gesagt. Ich will, dass es Opa gut geht. Und wenn Opa Frieden findet im Tod, ist das doch eine sehr kluge Einsicht von so einem 15-jährigen Jungen. Finde ich sehr gut. Ja, also ich habe von so einem Großen her, muss ich sagen, der sieht das sehr realistisch. Und ich weiß nur jetzt, Ich würde das in den nächsten Stunden, wo es wirklich passieren kann, wo mit einmal bei mir das Telefon klingelt, Handy klingelt und der Anruf kommt, Opa ist eingeschlafen. Ich will dir einen Rat geben. Oder ja. eine Meinung sagen. Wenn ich an deiner Stelle wäre, dann würde ich, wenn das jetzt passiert, dann würde ich die drei Kinder, denen würde ich das erzählen. Und dann würde ich sagen, wir fahren jetzt zum Opa und sagen Tschüss und verabschieden uns vom Opa. Und dann kannst du die drei Kinder mit in das Totenzimmer nehmen, damit sie sich vom Opa verabschieden können. Ja. Das finde ich völlig in Ordnung und so ist das auch begreifbar für die Kinder, dass der Opa dann gestorben ist. Das ist, ich sag mal, auch das, was ich sehr gerne den Kindern geben möchte. Mhm. Und man sagt immer so, Ex-Schwiegervater, ja, das ist, ja, da ist was gewesen. Und aber er war für mich immer der super Freund. Mhm. Und dass ich den Kindern so immer noch geben kann, dass wir uns super gut verstanden haben, dass wir jetzt nicht böse auseinandergegangen sind. Mhm. Das ist für mich auch persönlich sehr, sehr wichtig. Ja, das klingt doch wirklich alles sehr gut. Und dann gehe diesen letzten Schritt jetzt, was den Opa anbelangt, auch in diesem Sinne der Zuwendung und des Einvernehmens. Mach das so. Das ist richtig und das ist gut. Ja, das, wie gesagt, ich denke auch, dass das mit Sicherheit richtig ist. Mhm. Und das ist mir auch eine Freude, dass ich mit dir so heute Abend darüber reden kann. Ja. Und ich finde die Sendung super, total schön. Vielen Dank. Gerne. Dann wünsche ich dir und der Familie jetzt viel Kraft für die nächste Zeit. Das wird nochmal eine schwere Zeit werden, das ist ja klar. Mit Sicherheit. Da will ich überhaupt kein Blatt vom Mund nehmen. Das ist so. Wir werden mit Sicherheit so manches aufstehen müssen. Ja, das ist... Aber weil wir uns sehr, sehr gut verstehen... Werdet ihr es gemeinsam schaffen, ihr seid nicht alleine. Danke. Genau. Lieber Axel, alles Gute von Herzen. Du mehr, ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist Markus, 50. Guten Morgen, Markus. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Markus. Ja. Was ist dein Thema? Was ist mein Thema? Ich habe das gerade eben so halbwegs mitgekriegt, aber nur drei Viertel mitgekriegt, was der Gefangene geredet hat, der 25 Jahre eingesperrt war. Ja. Und der hat eben gesagt, dass die Kinderschänder extrem bevorzugt behandelt werden. Ja. Und dass es denen sonderlich gut geht. Und ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Das kannst du sogar bestätigen. Das kann ich absolut bestätigen, ja. Bist du auch ehemaliger Knacki? Bitte? Bist du auch ehemaliger Knacki? Nein, ich war 12 Jahre Justizbeamter in Stadelheim in München. Also genau auf der anderen Seite. Ja, das ist ja jetzt wirklich sehr interessant. Also du sagst eben als Justizvollzugsbeamter auch, dass die Sexualstraftäter besser behandelt werden im Knast als jeder andere Straftäter. Ja, die werden viel besser behandelt wie die anderen Straftäter. Bei normalen Straftätern ist es so, die haben 23 Stunden Einschluss und eine Stunde Freigang. Mhm. Und der Rest ist eben Verschluss. Mhm. Bei den Sexualstraftätern oder vor allem bei den Kinderschändern ist es so, da wird in der Früh aufgesperrt und abends irgendwo zugesperrt. Und die Kontrollen und die alles, was gemacht wird, ist sehr fragwürdig. Warum ist das so? Wie begründet man das? Wie begründet man diese Bevorzugung? Dafür ist mein Horizont wahrscheinlich zu gering. Wie begründet man sowas? Das weiß ich nicht. Jemand, der mit einem Kinderschänder 8 Stunden zusammenarbeitet, der ihn 8 Stunden am Tag sieht und ihn dann beurteilt. Und seine Beurteilung ist weniger wert wie die Beurteilung von einem Psychologen, der 3 Minuten mit ihm spricht. Dann kann ich relativ wenig dazu sagen, dann. Aber eben bei euch unter den Kollegen muss das doch ein großes Thema gewesen sein. Haben denn eure Vorgesetzten euch das erklärt, dass die bevorzugt behandelt werden gegenüber anderen Straftätern? Wir haben die haben das so begründet, dass sie eben geschützt werden müssen und dass es eben vom Ministerium her gefördert wird und dass es geschützt wird. Geschützt ist ja vielleicht noch okay, aber geschützt ist ja noch ein anderes Thema wiederum als das, was du gerade erzählt hast, dass die auch einfach bevorzugt werden. Begründet man das mit der Therapie, dass das ein Teil der Therapie ist? Ja, weil jemand, der ein Kind vergewaltigt oder jemand, der ein Kind umbringt, das ist kein Verbrecher, sondern der ist krank. Mhm. Und jemand, der krank ist, der muss therapiert werden. Und das ist ein Teil der Therapie, was wir als Bevorzugung jetzt deuten. Ja, genau. Das ist eine ganz deutliche Bevorzugung. Wenn jetzt ein Familienvater, der aus finanzieller Not irgendwie eine Bank überfällt, weil er nicht mehr weiß, was los ist, der wird gleich eingesperrt und ist 23 Stunden weg und muss erstmal kämpfen, dass er irgendwas kriegt. Also, das ist ja, ich finde das skandalös, was du erzählst und was auch der Anrufer gerade erzählt hat. Das wissen wir ja gar nicht. Wir normalen Leute draußen wissen das ja gar nicht. Nein, das wissen alle Leute wissen es nicht. Jeder denkt, den Sexualstraftätern oder vor allem den Kinderschändern geht es so schlecht als im Gefängnis. Das denken die Leute alle draußen. Es ist tatsächlich leider nicht so. Also ich glaube, dieses Thema wird uns nächste Woche noch etwas begleiten. Jetzt ist die Sendung leider vorbei. Aber ich freue mich sehr, Markus, dass du noch angerufen hast und uns das auch nochmal bestätigt hast oder zumindest deine Sichtweise dargelegt hast. Ich finde es skandalös und würde gerne nächste Woche an dem Thema bleiben. Ja. Lieber Markus, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Gerne. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht Moritz Güldenring und nochmal der Hinweis auf unser Thema. Nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Suizid. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.